9:10 Deutschland Radio Kultur am Donnerstagmorgen. Industrieanlagen und andere Produktionsstätten, die übers Internet miteinander verbunden sind und ihre Abläufe koordinieren, das ist heute Realität in vielen Fällen. Ein Roman darüber kriegt man eigentlich nur spannend, wenn man Viren und Cyberattacken einbaut. Das gibt's beides bei Sascha Rehn nicht, aber sein Roman Gegen die Zeit spielt auch nicht in der Gegenwart. Er spielt in den frühen 1970er Jahren, er spielt in Chile und vor allem, er beruht auf wahren Begebenheiten. Gerrit Bartels, unser Kritiker, ist jetzt bei mir im Studio. Schönen guten Morgen, Herr Bartels. Ja, schönen guten Morgen. Es gab tatsächlich Anfang der 70er in Chile konkrete Pläne für eine Art industrielles Internet? So war es. Und das war ein internationales Wissenschaftlerteam, das im Auftrag der Allende-Regierung an so eine Anlage gearbeitet hat, an einem Daten- und Computernetzwerk, das alle Fabriken Chiles, die 400 wichtigsten Fabriken Chiles, miteinander in Verbindung bringen sollte. Das hieß CyberSyn oder gibt einen anderen Namen, Cinco, Sistema de Información y Control. Und entwickelt hat das ein britischer Wissenschaftler, Kybernetiker und Unternehmensberater namens Stafford Beer. Und es ging darum, die Produktivität des Landes einfach in Echtzeit zu kontrollieren. Das ist so ein Schlagwort gewesen, die chilenische Wirtschaft effizienter zu gestalten und all diese Sachen. Die Fabriken sollten halt alle ihre Daten über Auslastung und Rohstoff und Energieverbrauch und Krankenstand der Arbeiter, die sollten die alle in eine Zentrale überleiten mit Telefonleitungen, Fernschreibern und da sollten die gesammelt werden, ausgewertet werden und dann wiederum sollte halt schnell reagiert werden auf die Bedürfnisse der Bevölkerung. Diese Zentrale, da gab es auch einen Einsatzraum, also eine Einsatzzentrale im Präsidentenpalast in Moneda, also in Chile, in Santiago und dort sollte alles gesammelt werden und dieser Raum ist auch, den kann man im Internet auch sehen, da gibt es tolle Bilder von diesem Raum, wie der gestaltet wurde. Das ist so retrofuturistisch, stylisch, so in den 70er Jahren, aber es sieht wirklich toll aus mit diesen orange-braunen-roten Tönen, diesen 70er-Jahre-Tönen. Also die sollte man sich in jedem Fall mal angucken, diese Bilder. Also diese Vorlagen für diesen Raum, der dann zerstört worden ist, hat es alle gegeben. Erinnert mich ein bisschen an James-Bond-Filme fast, diese Kulisse, die Sie da beschreiben. Ja, so ein bisschen Raumschiff Enterprise, James Bond, an sowas muss man denken dann. Das ist aber ja kein Sachbuch, es ist ein Roman. Aus wessen Sicht, Blickwinkel wird in diese Geschichte erzählt? Ja, der Sascha Rehn hat sich eine junge Hauptfigur ausgedacht. Das ist ein junger Deutscher, ein junger Industriedesigner, der hat ein problematisches Elternhaus, der gerät in die Studentenunruhen Ende der 60er in Frankfurt und wird dann nach Chile vermittelt von einem seiner Professoren und lernt dann eben Leute aus diesem Wissenschaftlerteam kennen und anhand dieser Figur erzählt Reh wie sich dieses Projekt technisch entwickelt, also die 2 Jahre vor dem Putsch und dann aber auch danach, was halt alles passiert nach dem Putsch, das ist was politisch auch passiert, der wird dann eben auch verhört, das ist dann so die Figur, die sich durch den ganzen Roman zieht. Zum Politischen kommen wir gleich noch, aber erklärt er eigentlich, also Rehe, auch das Technische relativ im Detail und versteht man es? Man versteht das ganz gut. Er macht das vor allen Dingen, also ich glaube, er hat da vor allen Dingen am meisten Spaß dran, auch an diesem Projekt das zu erklären. Ich meine, ich habe es jetzt im Nachhinein nochmal nachgelesen, ich habe es auch recherchiert. Man versteht es dann natürlich noch umso besser, als wenn man so ganz unerwartet darauf trifft. Aber Kybernetik wird erklärt und wie das mit den Fernschreibern, mit den Lochstreifen, mit diesem IBM-Computer, dem einzigen, den es da in Chile gab und auch wie das alles so jetzt miteinander in Verbindung gebracht werden sollte, wie die hatten ja wenig Mittel, um das alles anzutreiben. Das ist ja nicht so wie heute. Also das war damals wirklich ganz anders und es gibt wirklich schöne Szenen, auch wie der Hans Everding, der eben für diesen Ops-Room, Operation Room zuständig ist, wie der sich mit einem Bootsbauer im 150 Kilometer von Santiago entfernt trifft und der so mürrisch ist und wie der so überzeugt werden muss, für die Allende-Regierung zu arbeiten und dann diese fließenden Formen, keine Kantendevise hieß das damals, wie der diesen Mann überzeugt, dass er mit an diesem Projekt arbeitet und diesen Raum mit ausstattet und diese Sessel entwirft. Sie haben es ja schon gesagt, das Buch spielt sowohl ungefähr 2 Jahre vor dem 11. September 1973, also dem Tag, an dem sich Pinochet an die Macht putschte, als auch in der Zeit danach. Ist das also so gesehen auch ein politischer Roman? Ich finde, es ist schon ein eminent politischer Roman, der diese Zeit unwahrscheinlich gut einfängt. Wie gesagt, er fängt an mit dem 11.9.73 und es wird dann dann immer wieder erzählt in Rückblenden, ja, wie es sich mit diesem Projekt weiterentwickelt, was da aber auch politisch alles passiert in Chile. Castro war da auf Staatsbesuch 3 Wochen, da werden die Reden von Castro und Allende am letzten Tag dieses Staatsbesuches gegengeschnitten. Da werden die Hoffnungen der Leute geschildert, der Chilenen, also die sie mit dieser Regierung verbinden, wie die gegeneinander gekämpft haben, die Linken und die Rechten. Gab es einen Transportunternehmerstreik, einen LKW-Fahrerstreik. Und das ist schon erstaunlich, dass ein junger deutscher Autor sich solche eines Themas annimmt, also dieses Stoffes überhaupt, dieses Projektes, aber sich dann auch so gut in dieses Land einfühlen kann und in die, also diese politische Situation des Landes damals. Herzlichen Dank. Das war Gerrit Bartels über Gegen die Zeit. Der Roman von Sascha C. ist im Schöffling Verlag erschienen. Das Buch kostet 21,95 Euro und natürlich finden Sie wie immer Informationen zu diesem Buch auch im Internet unter unserer Adresse deutschlandradiokultur.de. Das war's mit Studio 9 am Donnerstagmorgen. Ich darf Ihnen noch einen schönen guten Tag wünschen und dringend auf unsere Sendung Im Gespräch verweisen, wo Gisela Steinhauer gleich Jasmin Taylor begrüßt. Eine Frau, über die man wirklich sagen kann, sie wurde vom Flüchtling zur Millionärin.